Jahre nicht leicht überstanden. Es fassen Tränen in endlosem Leid. Überall haben Menschen um ihre Kinder geweint. Das ist Berlin, unsere Heimatstadt, die auch heute noch so viele Feinde hat. Wir sind hier geboren und hier werden wir sterben, sonst wäre die Zukunft irgendwann dein Verderben. Schon von Gewalt ist unsere Stadt geworden. Sie ziehen durch die Straßen wie wilde Horden. Ihre Sprüche schmieren sie an deinen Wänden. Doch diese Wahnsinn müssen wir alle beenden. Das ist Berlin, unsere Heimatstadt, die auch heute viele Feinde hat. Wir sind hier geboren und hier werden wir sterben, sonst wäre die Zukunft irgendwann dein Verderben. Sag das Licht, hat etwas Geduld. An diesen Taten ist allein die Gesellschaft schuld. Schluss mit Rede, zeigt endlich Mut. Oder habt ihr ein Kreuzberg? Noch immer nicht genug. Das ist Berlin, unsere Heimatstadt, die auch heute noch so viele Feinde hat. Wir sind hier geboren und hier werden wir sterben, sonst wäre die Zukunft irgendwann dein Verderben. Überstanden, es fassen Tränen in endlosem Leid. Überall haben Menschen um ihre Kinder geweint. Das ist Berlin, meine Heimatstadt, die auch heute noch so viele feiert.